Noch ein kurzes Vorwort zu diesem Filmpodcast. Da das der erste Versuch war, der mehr so frei Schnauze aufgenommen wurde und ich mir keinerlei Notizen zu den besprochenen Filmen gemacht habe, dürfte es etwas auffallen, dass ich manchmal Aussetzer habe und etwas nachgucken muss. Das bitte ich zu entschuldigen und ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo, liebe verwirrte Nutzer des Internets, die sich auf irgendeine Weise zu diesem Podcast verwirrt haben. Ich heiße euch sehr willkommen bei diesem Versuch eines Filmpodcasts. Ich habe in der Vergangenheit sehr oft Videos zu neu aktuellen Filmen oder zu Filmen, die mir sehr am Herzen lagen, gemacht. Aber das Ganze war jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen anstrengend und sich mal vor die Kamera zu setzen ist sowieso auch mal so eine gewisse Belastung. Und jetzt versuche ich es einfach mit einem kleinen, netten Audio-Podcast zu den Filmen, die im vergangenen Monat im Kino liefen, die auf DVD rausgekommen sind. Und außerdem will ich eine kleine Vorschau auf die kommenden Filme des nächsten Monats wagen. Ja, ich will auch gar keine großen Worte weiter verlieren und wir beginnen gleich mit dem ersten Film und der wäre im Mai gewesen, der erste Iron Man 3. Die Fortsetzung der Iron Man-Reihe mit Robert Downey Jr. Ja, wo fange ich da am besten an? Natürlich mit der Handlung, die besteht diesmal darin, ich hoffe, ich kriege das alles noch auf den Schirm. Iron Man aka Tony Stark heißt er ja, der Charakter eigentlich. Ist nach den ersten beiden Teilen eigentlich wieder normal in seinem Leben eingestiegen, schraubt weiter in seinem Keller an seinen Iron Man Rüstung, was seiner Frau Pepper Potts, nicht so ganz zu gefallen scheint. Denn ja, sie kriegt ihn deswegen immer weniger zu Gesicht. So, aber im Hintergrund nähert sich schon wieder die nächste große Gefahr, die darin besteht, dass der Terrorist Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, ja, der macht den USA so ein bisschen vor und am Hintern droht den allen möglichen terroristischen Attentate an, was natürlich Iron Man irgendwann auch auffällt, spätestens als dann das Chinese Theater müsste es gewesen sein, wo, ich würde da die Oscars jedes Jahr abgehalten, ich weiß es gar nicht genau, in die Luft gesprengt wird von einem Menschen, der von innen heraus anfängt zu glühen, und dann in die Luft fliegt und dabei wird dann auch noch sein Bodyguard, gespielt von John Favreau, der in den letzten beiden Teilen, meine ich, der Regisseur war, sein Bodyguard, mit dem er auch irgendwie verkumpelt ist, verletzt wird und dann wird Iron Man halt richtig pisserig und droht dem Mandarin und der eben zu seiner Wohnung kommen soll, damit die beiden aufeinandertreffen können. Was Tony Stark aber nicht weiß, ist, dass hinter all dem quasi eine größere Macht steht. Und zwar eine Person, die auf Tony Stark schon im Jahr 1999, was ganz am Anfang des Films gezeigt wird, in einer Rückschau, dass die beiden schon mal aufeinander getroffen sind und Tony Stark damals nicht ein Projekt von besagter Person, gespielt von Guy Pearce, dessen Name mir schon wieder entfallen ist. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt. Naja, ist glaube ich auch nicht ganz so schlimm, wenn ich das nicht weiß. Jedenfalls verliert Tony Stark so ein bisschen den Überblick und bekommt dann von dem Mandarin richtig auf den Sack, weil der mit Kampfhubschraubern kommt und die Wohnung von Tony Stark im Meer versenkt. So, ab da beginnt eigentlich wirklich der Film richtig und da will ich auch gar nichts weiter zu sagen, was im Anschluss passiert. Ja, das sollte eigentlich zur Handlung reichen. Kommen wir zum eigentlichen Film. Da ist es wie schon in beiden Teilen vorher so, dass ich auch hier nicht ganz so viel mit der Marvel-Verfilmung anfangen konnte, wie allgemein bei allen Marvel-Verfilmungen, die so in den letzten Jahren rauskamen. Denn der ganze Film wird auch, wie bei den beiden Vorgängern, von, nicht Tony Stark, Robert Downey Jr. getragen. Ich glaube, ohne Robert Downey Jr. wären alle drei Filme qualitativ qualitativ sind sie sowieso meiner Meinung nach nicht so gut, aber sie wären auch bei der breiten Masse beim Publikum nicht so gut angekommen, ohne den Charakter, ohne das schauspielerische Können, was Robert Downey Jr. in den Charakter des Iron Man steckt. Da wäre der Film, glaube ich, im Allgemeinen nicht ganz so erfolgreich gewesen. Und so ist es halt auch im dritten Teil, die große Robert Downey Jr. Show, in der er quasi alle dominiert. Ben Kingsley ist letztlich auch irgendwie enttäuschend, mal ganz von dem Plot-Twist, wenn man ihn denn so nennen mag, abgesehen, der innerhalb der Handlung kommt, zu dem ich jetzt natürlich nichts sage, denn ich will ja hier am besten gar nicht spoilern. Ja, so viel zu den Darstellern. Die Handlung selbst ist auch eher so durchwachsen. Also wirklich überrascht wird man in den seltensten Fällen. Zudem muss man auch sagen, dass Iron Man 3 dem, ich nenne es gerne, Dragon Ball Z Dilemma, um es mal so auszudrücken, an dem scheitert. Heißt, über die letzten beiden Filme und jetzt auch im dritten Teil ist Iron Man zu einer so mächtigen Figur, der eigentlich kein Mensch mehr was anhaben kann, hinaufgewachsen oder gemacht worden, sodass es irgendwie absurd wirkt, dass am Anfang des Films Techniken eingeführt werden, die Tony Stark sich ausgedacht hat. Zum Beispiel, das sieht man halt genau am Anfang des Films auch so ziemlich, dass er seine Rüstung quasi auf Fingerschnipsen zu sich fliegen lassen kann und die sich anlegt. So vergleichbar mit bei den DuckTales, wer das noch kennt, die Krach-Bumm-Ente. Mit Ententümpel und der dann irgendwie in so einem Roboteranzug war mit einem Rad unten dran. So ist es eigentlich auch hier. Und mit dem ganzen Teil im Hinterkopf, dass er Tony Stark alle möglichen tollen Techniken hat, vergeht dann der Film und am Ende kommt das erst zunutze, wo man sich halt denkt, warum hast du das nicht gleich gemacht, Tony? Wegen den Nervenzusammenbrüchen durch die Avengers-Filme oder was in den Avengers was im Avengers-Film, es gab ja nur einen, passiert ist, ob es daran liegt oder dass Tony Stark einfach ein Vollidiot ist und viel zu eitel ist, keine Ahnung. Es ist ein unterhaltsamer Film, da kann ich nicht dran rütteln, also aber das ist halt, es ist nicht genug. Es gibt keine Überraschung. Weder im ersten, zweiten noch im dritten Film. Vor allen Dingen eben nicht im dritten Film, der dann auch noch die meisten Hollywood-Klischees erfüllt, wie zum Beispiel dem kleinen Jungen, der dann noch im Verlauf des Films kommt, der halt wie in sehr vielen Filmen einfach so ein klugscheißerischer kleiner Spacko ist und der, ich will nicht sagen überflüssig ist, aber der alle Klischees erfüllt. Zum Glück aber nicht nervig ist wie sonstige Film- und Serienkinder. Ich sage nur aus The Walking Dead, Carl. Gut, das sollte es zu Iron Man 3 eigentlich sein. Die Wertung, die ich dann mal irgendwo angeklickt habe, war dann glaube ich 6,5 von 10. Was ich auch jetzt einen Monat, nachdem ich ihn ungefähr gesehen habe, auch noch bestätigen oder wo ich dann auch noch hinterstehen kann. Gut, Iron Man 3. Weiter geht es mit Star Trek Into Darkness. Ja, wo setze ich da am besten an? Am besten allgemein bei Star Trek, mit dem ich ja vorher überhaupt nichts anfangen konnte. Star Trek war immer so ein großes Gebilde, unter dem ich mir sehr wenig vorstellen konnte. Eine Serie, die sehr eine Serie, in die man sehr schwer mal eben so einsteigen kann, meiner Meinung nach. Ich bin 93 geboren, da müsste ungefähr noch The Next Generation gelaufen sein, was mich dann, wenn ich es denn mal irgendwie bei Sat.1 oder wo auch immer es damals gelaufen sein mag, reingeschaltet habe, dass es mich halt sofort nicht interessiert hat, nicht umgeschaltet habe, was genauso für die alte Original Series gilt. Dann kam aber im Jahr 2008 oder 2009 die Neuverfilmung von J.J. Abrams mit Chris Pine und Zachary Quinto und wer da noch alles so beteiligt ist, Simon Pegg natürlich als Scotty, kam dann eben in die Kinos, wo ich ihn nicht gesehen habe, erst als er dann das erste Mal, glaube ich, auf DVD bzw. Blu-ray raus war, habe ich ihn dann irgendwie mal gesehen und der hat mir wesentlich besser gefallen, weil J.J. Abrams aus der Space Opera, also Seifenoper im Weltall, so einen Actionfilm, einen guten Actionfilm mit Comedy-Einlagen gemacht hat, bei dem man wirklich Spaß hatte, mal von den Lens-Flares, also von diesen Strahlen oder wie soll man es auch immer nennen, von diesem Schein auf dem Bild, das sich in der Kamera spiegelt, abgesehen, was halt teilweise nervt, aber was auch wiederum ein Markenzeichen von J.J. Abrams ist. Der im Übrigen auch die Star Wars, die neuen Star Wars Filme in die Kinos bringen wird, so im Jahr, was haben sie gesagt, 2014 schon? Nee, da wollen sie anfangen zu drehen? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls kam jetzt Star Trek Into Darkness in die Kinos mit derselben Besatzung, wen wundert's auch, aber einem neuen Antagonisten, und der wird gespielt von Benedict Cumberbatch. Wer den jetzt selbst im Jahr 2013, im Juni 2013 noch nicht kennt, ist filmisch und serienmäßig ein wenig hinterher. Vor allen Dingen ist Benedict Cumberbatch bekannt durch die Serie Sherlock, in der er natürlich Sherlock Holmes spielt und in der er schon so ein gewisses Charisma hat. Und diese Person des Sherlock Holmes, auch in der Neuzeit, das ist ja die Transportierung des alten Krimi-Genies in die Neuzeit, ja, den bringt er halt so unglaublich glaubenswürdig rüber und mit halt einem Charisma, und man kann ihn einfach nur super finden. Sein schauspielerisch ist Benedict Cumberbatch einfach super. In Filmen hat er, glaube ich, noch nicht allzu vielen mitgespielt, jedenfalls keine großen Mainstream-Filme. Zum Beispiel, was hatte ich denn gesehen? Dame, König, Ass, Spion, wo er aber auch nur eine Nebenrolle hat, eine kleinere, wo er auch nicht so auffällt. Weitere Hollywood-Produktionen mit Cumberbatch fällt mir jetzt gar nicht ein, außer natürlich der Hobbit, wo er allerdings nur Sprechrollen hat, und zwar als Smaug, was natürlich im ersten Film noch nicht zu tragen kam, wenn man den Drachen Smaug da eben noch gar nicht gesehen hat, was jetzt auch kein großer Spoiler ist. Und er spricht, glaube ich, den Necromancer, aber der hatte, glaube ich, auch noch gar keine Worte zu sagen im ersten Hobbit-Film. Eine unerwartete Reise. Jedenfalls kommen wir jetzt wirklich zu Star Trek Into Darkness. Und das sieht handlungsmäßig so aus, dass am Anfang des Films Chris Pine oder beziehungsweise Kirk und seine Besatzung sich auf einem Planeten befinden, der von einem Vulkanausbruch bedroht ist und auf dem ein, nicht ein antikes Volk, aber noch so eins in der Entwicklung befindliches Volk, das noch mit Speeren durch die Gegend läuft und Äxten. Und in der Anfangssequenz Kirk und, ich glaube, wer läuft mit ihm mit? George Takei gesagt, aber das ist ja der Schauspieler von Dings. Toll, jetzt fällt mir nicht mal mehr der Name des Besatzungsmitglieds ein. Auch schön. Jedenfalls laufen die da durch ein Dickicht und fallen dann ins Meer und bla bla bla. Das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig. Spock ist währenddessen im Vulkan und will den mit einer Maschine, glaube ich, oder mit einer Bombe zum Stillstand bringen. Was dann aber auch irgendwie alles ein bisschen durcheinander geht. Die Enterprise ist unter Wasser, was man auch nicht so recht verstehen mag. Warum tarnen sie sich einfach nicht im Weltall? Ist alles ein bisschen, ist einfach nur so ein actionmäßiger Einstieg, der allerdings sehr gut ist und im Prinzip auch wie bei Iron Man 3 sehr 0815 Hollywood-Produktionseinstieg, siehe Skyfall oder sonst was für Filme, bei denen es halt am Anfang erstmal rasant zugeht, was für Actionfilme natürlich auch empfehlenswert und gut ist. Nun gut, Kirk und die Besatzung kriegen daraufhin vom Vorgesetzten, ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Das gibt's nicht. Christopher Pike, so. Bekommt Kirk einen Anschiss, weil die hätten sich da nicht sehen lassen dürfen mit der Enterprise von dem Ureinwohnervolk, weil das widerspricht den Auflagen der Sternenflotte, bla bla bla. Und dann wird erstmal die Enterprise ihnen entzogen. So, jetzt sitzen sie da, ich glaube, ja genau, Kirk besäuft sich erstmal wieder in der Kneipe. Und es kommt daraufhin zu Attentaten, die von einem angeblich ehemaligen Mitglied, oh Gott, jetzt darf ich nicht spoilern, die von einem, es stellt sich heraus, dass es ein Mitglied der Sternflotte ist, dass dann die Bibliothek, glaube ich, in San Francisco, ja, das Sternflottenhauptquartier befindet sich in San Francisco, in die Luft gesprengt wird und alles ist in Aufruhr und wir müssen den bösen Menschen ausfindig machen und ihn bestrafen. Und das passiert dann nicht, denn er lässt sich wegbeamen auf einen weit entfernten Planeten. Aber erst nachdem, oh Gott, jetzt bringe ich die Handlung durcheinander, erst nachdem noch er noch ein Attentat auf das Hauptquartier der Sternenflotte ausgeführt hat, denn er hat ganz toll geplant, wenn die eine Sicherheitskonvention, wenn sie eine Sicherheitsversammlung machen der obersten Sternflottenoffiziere, dann werden die sich in diesem Raum befinden und dann machen wir den kaputt. und dann macht er den auch kaputt und mehrere Leute gehen drauf und dann lässt sich halt der Cumberbatch wegbeamen. Daraufhin machen sich Kirk und Konsorten wieder auf die Reise mit der Enterprise zu diesem weit entfernten Planeten, zu dem man sich irgendwie nicht beamen lassen kann oder keine Ahnung, um eben den Cumberbatch ausfindig zu machen. Und dann stellen sie fest, dass dieser Planet quasi in dieser neutralen oder hinter der neutralen Zone liegt, den sie sich mit den Klingonen teilen. Und dann haben sie erstmal Beef mit den Klingonen und dann stellt sich Cumberbatch und dann sind wir auch schon so weit, dass ich gar nichts groß mehr zu der Handlung sagen möchte. Und auch gar nicht, ach doch, ich werde sagen, dass eben der Cumberbatch nicht die Person ist, für die sie sich ausgibt. Und dann dürfen alle Star Trek-Fans, die diesen Film immer noch fast einen Monat später nicht gesehen haben, natürlich fragen, wer könnte der Bösewicht dieses Films sein? Ich gratuliere allen, die sich da noch nicht haben spoilern lassen und wünsche allen einen schönen überraschenden Twist im Kino, auch wenn absehbar ist, wer denn der große Antagonist ist. Und ich habe nicht gespoilert, wer es jetzt überhaupt ist. Gut, zu Star Trek Into Darkness, wertungsmäßig oder zur Kritik. Ich finde die Darsteller, genau wie im ersten Teil, gut gewählt und alle überzeugend eigentlich und wesentlich charakterlich fundierter und ausgearbeiteter als in der damaligen Serie, wenn auch etwas plakativer, vor allen Dingen hinsichtlich Uhura, die dann immer Beziehungsstreit mit Spock hat und was natürlich teilweise ein bisschen überzogen ist, aber eben in dieses Gefüge der Hollywood-Produktion, man hat Star Trek zu einer Hollywood-Produktion actionfilmmäßig gemacht und da passt das Ganze ganz gut. Und ich muss im Allgemeinen sagen, und das ist quasi schon so eine letztendliche Wertung, Star Trek Into Darkness ist der zweitbeste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, nach Django Unchained. Das liegt daran, dass dieser ungefähr zweistündige Film durchgehend unterhält, immer so wirklich so ein angenehmes Tempo hat und man quasi durch den Film so durchflutscht. Es macht unglaublich Spaß, den Leuten zuzusehen. Cumberbatch spielt hier, wie auch bei Sherlock, unglaublich gut und überzeugend. Ob man sich halt fragt, warum man solche Rollen nicht öfter annimmt. Wahrscheinlich ist es, wie bei Christoph Waltz, dass es halt so ein bisschen Zeit braucht, dass man sich dann solche Rollen auch mal annimmt und die durchzieht. Deshalb Star Trek Into Darkness. Handlungsmäßig, schauspielerisch, meiner Meinung nach, astrein. Kann ich jedem nur empfehlen. Der läuft jetzt auch noch, genau wie Iron Man 3, noch im Kino. 3D bei beiden Filmen, weiß ich nicht so genau. Bei Star Trek Into Darkness war es teilweise überflüssig. 3D ist ja ohnehin relativ überflüssig bei den meisten Filmen. Ansonsten Star Trek Into Darkness, wenn man nochmal ins Kino gehen sollte, diese Woche, nächste Woche oder so, dann empfehle ich Star Trek Into Darkness anzugucken, sofern man gerne Actionfilme ansieht. Denn Star Trek Into Darkness ist ein sehr guter, ich will nicht sagen perfekter, aber ein sehr gut ausgewogener Actionfilm, dem ich die Wertung 9 von 10, meine ich, gegeben habe. Genau, so, weiter geht's. Jetzt käme eigentlich in der dritten Maiwoche, müsste es dann sein, der große Gatsby, den ich leider noch nicht gesehen habe und den ich wahrscheinlich noch nicht mehr groß im Kino sehen werde, sondern dann im Heimkino-Verkauf oder Verleih mir zu Gemüte führen werde. Aber es kam in der gleichen Woche ja noch ein anderer Film und der heißt Evil Dead. Ich bin im Allgemeinen kein Freund von Horrorfilmen. Nicht, weil ich sie sonderlich schockierend oder beängstigend finde, dass ich davon Albträume bekomme. Nein, es ist einfach so, dass in der Vergangenheit viel zu viele Slasher und was gibt es denn alles? Terrorfilme. Und es gibt alle möglichen Subgenres. Und Horrorfilme gab es in den letzten Jahren vergleichsweise selten. Also wirklich so Horrorfilme, wie man sie von früher kennt, wo ich aber auch sehr wenige von gesehen habe, weil es einfach nicht mein Genre ist. So, aber Evil Dead, und da habe ich mir im Vorfeld natürlich auch den, nicht Vorgänger, aber den älteren Film. Evil Dead ist ja ein Remake vom 70er-Jahre-Film, glaube ich, oder so. 70er, 80er-Jahre-Film. Tanz der Teufel, beziehungsweise im Englischen damals auch schon Evil Dead ist. Und habe mir natürlich im Vorfeld diesen Film auch angeguckt, der aus heutiger Sicht sehr, sehr humoristisch ist. Also ich kann ihn natürlich trotzdem nur empfehlen. Na, empfehlen nicht unbedingt, aber er ist einen Blick wert, sich den alten Tanz der Teufel anzugucken, der, ich glaube, für damalige Verhältnisse ganz lustige Special Effects hatte, wo dann aus den abgetrennten Körperöffnungen irgendwelcher Schmodder rauskommt. Wo dann mit der Kamera auch voll drauf gehalten wird, weil wir haben ja Geld für diese Effekte ausgegeben. Jetzt wollen wir das aber auch nutzen. Und Evil Dead, also der neuere Evil Dead, geht dann natürlich einen ganz anderen Weg, reduziert sich aber leider meiner Meinung nach auch auf alle möglichen Klischees und ja, Strukturen, die man aus vielen Horrorfilmen von heutzutage kennt. Es geht schon damit los, dass halt wie auch beim alten Film, eine Gruppe Jugendlicher in eine Hütte im Wald geht. Meiner Meinung nach sehr, sehr, nicht abgedroschen, aber sehr, sehr ausgelutscht, diese, nicht Thematik, aber Handlungsstrang oder Handlungsbeginn, dass eine Gruppe Jugendliche in einen Wald ausgeht. Und oh Wunder, natürlich passiert das, was passieren musste, in Anführungsstrichen, dass die Jugendlichen im Keller das Necronomicon, das Buch der Toten oder wie auch immer man es nennen mag, finden und ach, es ist dann liest natürlich eine Person, die ganz alleine in irgendeinem Zimmer sitzt, die bösen Worte im Necronomicon natürlich laut ausgesprochen vor, wo man sich als Zuschauer natürlich auch schon im ersten Moment einen Kopf packen mag, liest natürlich raus vor und dann kommen die Toten und die Gruppe Jugendlicher wird nach und nach dezimiert. Kennt man ja alles. Ist jetzt wirklich nichts Neues. Ja, und deswegen war ich auch den Großteil des Films über eigentlich nur gelangweilt. Was verstärkt wurde durch den unglaublich inflationären Gebrauch von Blut, der mich heutzutage auch überhaupt nicht mehr schockiert. Ach, und Evil Dead war dann den Großteil über eigentlich nur anstrengend. Also wirklich genießen konnte ich den Film nicht. Er hat mich auch wirklich nicht geschockt oder so. Es war Durchschnittsware, nenne ich es mal. Dafür geht man nicht ins Kino. Also für diesen Film würde ich auf keinen Fall ins Kino gehen oder es empfehlen, ins Kino zu gehen. Sondern halt auch auf DVD, Blu-ray sich höchstens anzugucken, wobei auch das sich nicht unbedingt lohnt, weil Evil Dead heutige Verhältnisse mäßig halt ein absoluter Durchschnittsfilm ist, der noch nicht mal irgendwie mit Meta-Ebenen am Rumwursteln ist, was man ja auch bei, was heißt denn, scheiße, dieser eine Film vom letzten Jahr, den ja einige so toll fanden, ich glaube von Joss Whedon als Produzent oder war auch Regisseur, mal sehen, ob ich das schnell finde, ach Gott, The House in the Woods, nein, wie heißt er denn jetzt? Joss Whedon. The Cabin in the Woods, genau. Geht in eine sehr ähnliche Richtung halt wie Cabin in the Woods, Evil Dead. Und ja, es ist halt Durchschnittsware. Ich habe eigentlich alles schon so gesagt. Ich fand ihn nicht besonders gut. Habe ihm, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 von 10, weil er mich die meiste Zeit über gelangweilt hat. Das soll jetzt auch sein zu Evil Dead, bevor ich mir noch 10.000 Mal wiederhole. Kommen wir zum nächsten Film und der heißt Fast and the Furious 6. Ja, Fast and the Furious ist genau wie Star Trek oder auch wie alle möglichen Marvel-Verfilmungen für mich Neuland gewesen, dahingehend Neuland, als dass ich die ersten Teile nicht mehr in Erinnerung habe. Irgendwann habe ich als Kind mal den ersten gesehen, aber dann ist auch Wischiwaschi und da weiß ich gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe wieder den zweiten, den dritten, den vierten gesehen, aber dann halt irgendwann mal den fünften, als er vor 2, 3 Jahren rauskam, da habe ich mir den dann doch mal angetan. Und ja, dann kam jetzt halt der sechste raus. Der fünfte war ebenfalls auch nur so eine Durchschnitts-Action-Film mit Auto, bla bla. Viele Fans der Serie haben halt vorgeworfen, dass es immer weniger um Straßenrennen ging, sondern dass daraus so eine Geheimagenten, wir klauen irgendeinen Tresor, nee, ist ja gar kein Geheimagenten, eher ein Heist-Movie, nennt man es ja, wie Reservoir Dogs oder was auch, wo halt irgendwas geklaut wird, ist einzugruppieren in dem Genre Heist-Movie. Das gilt dann halt für Fast and Furious 5 und für Fast and Furious 6 jetzt nicht mehr als Heist-Movie, aber als plumper Actionfilm. Plump ist vielleicht ein bisschen fies ausgedrückt, denn Fast and Furious 6 ist ein ansehbarer Film, für den ich jetzt auch nicht unbedingt ins Kino gehen würde, aber mit dem ich deutlich mehr Spaß hatte als mit so manchem Jason Statham-Film der letzten Jahre. Zur Handlung von The Fast and Furious 6. Im fünften Teil hatten ja Toretto gespielt von Vin Diesel und der andere Knilch gespielt von, habe ich keine Ahnung, haben einen letzten Coup quasi mit ihrem Team abgemacht und sie wollen einen Tresor in Rio de Janeiro klauen, das sie dann auch in die Tat umgesetzt haben und einen Deal gemacht haben mit dem Polizeifatzken, gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Ja, das haben sie halt im Film durchgezogen. Jetzt leben sie alle friedlich auf irgendwelchen Karibikinseln und gammeln da rum. Aber dann kommt es so, dass Toretto von Dwayne The Rock Johnson besucht wird und gesagt wird: Hier, wir haben Fotos auf der Berliner Autobahn oder sowas Absurdes gemacht von deiner alten Tussi da, die bei euch im Team war, mit dem Namen Letty oder sowas. Das war ein ganz komischer Name. Wenn du die wieder haben willst, wir helfen dir, denn sie arbeitet mit einem von Interpol gesuchten Spasti zusammen, den wir kriegen möchten. Und du musst uns jetzt helfen, Toretto, weil darum. Okay, mache ich. Wir wollen ja, dass unsere Familie zusammenbleibt und bla bla bla. Gut, dann kooperiert also Toretto und seine ganze Gang zusammen mit dem Interpol, FBI, whatever, Agenten mit Muskeln, The Rock. Und die versuchen halt, diesen einen Typ das Handwerk zu legen. Und ja, die Handlung nimmt dann so ihren Lauf. Da gibt es gar nicht allzu viel mehr zu sagen. Sie sind dann, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, weil das war auch so ein bisschen komisch. Sie sagen, sie sind beim Interpol-Hauptquartier, ob das auch irgendwie noch angegriffen wird oder sowas. Angeblich in London, aber ich glaube, ich habe mal Wikipedia mal geguckt und das ist in Wirklichkeit in Lyon oder irgendeiner französischen Stadt, wo ich mir auch gedacht habe, naja. Ist ja egal, ist ja einfach nur ein Actionfilm, der soll Spaß machen. Da will ich auch gar nichts widersprechen. Mir hat er ja auch im gewissen Maße Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen zu lang geraten finde. Ich glaube, er geht 130 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Fast and the Furious 6. Ich glaube, 130 Minuten müsste er gehen. 131 Minuten, gut. Ist ein bisschen zu lang geraten. Er bietet ganz gute Action, eine etwas absurde Endszene auf einer Flugzeugrollbahn. Ansonsten, ich will jetzt auch wieder nicht groß um den heißen Brei herumreden. Ich habe dem Film 6 von 10 gegeben, was eine ganz gute Wertung ist. Kann man sich dann mal so mit Freunden irgendwie bei einem abends mal so auf Blu-ray oder DVD ansehen, muss man aber nicht zwangsläufig irgendwie für ins Kino gehen. Und das, obwohl ich im Fünfer im Kino war, wo ich mich auch heute noch wundere, was keine Fehlentscheidung war, aber naja, gibt bessere Filme, die man sich hätte im Kino angucken können. Gut, nächster Film, und der ist auch schon von letzter Woche, und zudem habe ich auch schon einen Text auf meinem Blog geschrieben, deswegen will ich dazu gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Und dieser Film trägt den Titel Hangover 3. Ach, wo setze ich da am besten an? Am besten auch wieder bei den Vorgängern. Und zwar beginnt die ganze Geschichte von Hangover ja beim ersten Teil von 2000 und, lass mich lügen, 2007, meine ich. Ein Film, den ich sehr, sehr gut fand, der sogar tatsächlich auf der Liste meiner Lieblingsfilme ist, allein aus dem Grund, weil es die beste Komödie ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Von dem Humor gesehen, aus der Richtung nicht Pipi-Kaka-Humor, aber etwas derberer Humor. Nicht so fein gezeichneter Humor oder schwarzer Humor, sondern halt so Durchschnittshumor. Für die breite Masse konzipierter Humor. Ja, der erste Teil, nur mal, um das kurz zusammenzufassen, sind die Leute in, also die Leute, Alan, Stu, Phil und wen habe ich vergessen? Duck, genau. Duck ist ja eigentlich nicht wirklich dabei, denn der verschwindet nach einer durchzechten Nacht. Und zwar sind die vier Freunde für die Abschiedsfeier oder die Junggesellenfeier ihres Kumpels Duck in Las Vegas. Und sie treffen sich dann irgendwann auf dem Hochhaus, um in die Nacht reinzufeiern mit einer Pulle Jägermeister. Aber da verschwimmen dann plötzlich die Erinnerungen und das Geschehen für den Zuschauer, denn auch die Charaktere selber können sich ab diesem Zeitpunkt an nichts mehr erinnern. Heißt, die sind total abgestürzt, erwachen am nächsten Tag in ihrer Suite, wo alles zerstört ist, ein Tiger im Badezimmer liegt und ein Baby im Wandschrank. Und sie müssen halt daraufhin die Scherben ihrer Erinnerungen wieder zusammensetzen. So. Hangover 1 dürfte eigentlich jeder kennen, ich will dazu auch gar nichts mehr sagen. Ein großartiger Film, für die damalige Zeit, hat zwar Parallelen zu Filmen wie Very Bad Things, also das ganze, die Thematik, wir machen jetzt voll einen drauf und stürzen voll ab, ist jetzt auch nicht die super Neuerung, aber ich finde, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so viele Filme gesehen und wurde mit Hangover 1 sehr überrascht und der hat mir sehr gut gefallen. Gleiches gilt auch für Hangover 2, der das gleiche Schema übernimmt, heißt die vier Freunde sind diesmal in nicht in Bangkok, also sie sind erstmal außerhalb von Bangkok in Thailand, weil diesmal Stu heiratet und es passiert genau das gleiche, sie sitzen beim Lagerfeuer, trinken ein und essen Marshmallows und stürzen wieder vollkommen ab, erwachen am nächsten Tag in Bangkok und müssen eigentlich dasselbe nochmal machen, nur dass diesmal nicht Duck gesucht wird, sondern ach, wie heißt er denn? Der, wie nennt man das denn dann? Der Bruder der Frau, der kommenden, der zukünftigen Frau von Stu ist dann diesmal verschwunden und sie haben nur einen Finger von ihm gefunden. Gut, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf, die ganze Handlung, und es passiert viel parallel zum ersten Teil, aber alles ein bisschen derber, was natürlich nichts Schlechtes ist. Ich hatte an Hangover 2 auch sehr viel Spaß wie am ersten. Nicht ganz so viel. Ich glaube, ich habe ihm irgendwie 7,5 von 10 oder 8 von 10 gegeben. Gut, was man noch dazu sagen sollte, in beiden Filmen spielt der Charakter Chow ein Gangster, ein internationaler Gangster, der auf der ganzen Welt gesucht wird oder so, wenn man es so ausdrücken möchte. Und der es den Vieren halt immer, oder den Dreien oder Vieren, immer etwas schwer macht. Im ersten springt er nackt aus dem Kofferraum und verprügelt die drei, die auf der Suche nach Duck sind. Im zweiten Teil ist er auch wieder mehr oder weniger zufällig mit ihnen unterwegs, beziehungsweise er verstirbt fast am Anfang des zweiten Teils und kommt dann aber nochmal in der Handlungsverlauf wieder und spielt eine wichtige Rolle. Und so ist es halt auch, dass es in Hangover 3 vor allen Dingen um Chow geht. Zur Handlung. Alan hat seine Medikamente abgesetzt, gespielt von Zach Galifianakis, und geht eigentlich der ganzen Welt jetzt nur noch auf den Senkel. Hat sich eine Giraffe gekauft, was aber dann zu einem Unfall geführt hat. Wer den Trailer denn kennt, will ich nichts weiter zu verraten, weil es eigentlich ein ganz guter Gag ist, der im Trailer leider verpulvert wurde und der mir im Kino dann halt nicht mehr Spaß gemacht hat. Ja, Alan geht halt allen möglichen Leuten auf den Sack, weil er seine Medikamente nicht mehr nimmt. Sein Vater verstirbt anschließend und Alan ist dann halt irgendwie nicht depressiv, aber in einem Loch. Daraufhin soll er in eine Nervenheilanstalt, würde ich es mal nennen, eingewiesen werden, wo ihm halt ein bisschen geholfen werden soll, dass er seine kaputte Psyche oder seinen durchgedrehten Charakter mal irgendwie in den Griff bekommt. Aber das kann nur bewerkstelligt werden, indem ihm auch seine Freunde Phil, Stu und Duck helfen und ihn dahin bringen sollen, was sie dann auch anschließend machen, weil Alan erstmal zustimmt. Aber es gibt dann auf dieser Fahrt ein paar kleine Probleme, die darin bestehen, dass das Auto von Phil gerammt wird und auf ein Feld ausweichen muss und dann aus einem, ich weiß gar nicht, ob ein Laster war oder zumindest so ein, ja, wie nennt man es denn, Sprinter, mehrere Personen mit Schweinemasken kommen und die drei bzw. vier Leute gefangen nehmen und erpressen, denn dahinter steckt in Wirklichkeit der von John Goodman gespielte, nicht Verbrecher, aber ja, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau ist, ein Gangster, nennen wir ihn mal, Marshall, der von Chow übers Ohr gehauen wurde. Soll heißen, Chow hat vor geringerer Zeit, ich glaube, nachdem er schon aus dem thailändischen Gefängnis ausgebrochen ist, wo man jetzt natürlich mit dem Blick auf den zweiten Hangover-Teil einen Blick drauf haben muss, ist er halt aus dem Gefängnis ausgebrochen und hat dann halt die Hälfte von Marshalls Gold, 21 Fantastillionen, keine Ahnung, wie viele es jetzt waren, geklaut hat, wovon Marshall natürlich nicht impressed ist. Und Chow hat alle Verbindungen zu Freunden oder Bekannten oder Handelspartnern abgebrochen. Allerdings weiß Marshall, dass er mit dem Wolfpack, wie sich ja die drei, vier Freunde nennen, nicht Geschäfte gemacht hat, aber dass sie sehr gut mit Chow befreundet sind. Und ja, er will dann zumindest über Alan Kontakt aufnehmen. Und tatsächlich hat Alan auch noch Kontakt mit Chow, der sie dann nach Tijuana, nach Mexiko fordert und sich da mit ihnen trifft. Und ihn dann auch, damit er nicht Ruhe herrscht, unter die Arme greifen will und ihnen das Gold sein eigenes Gold wieder beschaffen will, das allerdings in dem Haus ist, das er verkauft hat, nachdem er, oder das beschlagnahmt wurde, nachdem er im Gefängnis gelandet ist. Daraufhin müssen sie einbrechen, die Handlung nimmt dann so ihren Lauf. Mehr möchte ich dazu auch weiter nicht sagen, denn die Handlung führt sie dann schließlich auch wieder zurück in die Stadt der Sünde nach Las Vegas, was auch sehr interessant ist, was auch ganz nett gemacht ist und viel Fanservice für die Leute der ersten beiden Teile ist. Gut, so viel zur Handlung. Kommen wir zur eigentlichen Kritik. Ja, ich habe ja den Text dazu geschrieben, möchte jetzt auch gar nicht mehr, also wenn, möchte ich darauf verweisen, lukasfricke.de, mein Blog, oder einfach bei Google mal Lukas Fricke eingeben, da findet man den auch relativ simpel. Um das nochmal schnell abzuhandeln, er ist nicht so gut wie die ersten beiden Teile, ist sogar vergleichsweise ziemlich schlecht, denn die Konzentration wird diesmal auf die Charaktere Chao und Ellen gelegt, beziehungsweise auf deren Konflikt, was teilweise ein bisschen auf die Nerven geht, denn Chao nervt unglaublich teilweise, weil der Charakter eigentlich zu wenig Stoff durch die ersten beiden Teile liefert, als dass man ihn als eine zentrale Person darstellen könnte. Und gleiches oder ähnliches gilt auch für Ellen, der einfach zu viel ist. Zach Galifianakis übertreibt einfach in diesem Teil. Es ist zu viel Ellen drin. Es ist einfach viel zu viel Ellen drin. Das hat in den ersten beiden Teilen noch gut funktioniert, als er nur ein Nebencharakter war, meiner Meinung nach. Und er immer so ein bisschen Humor eingestreut hat, aber diesmal versucht man halt nur über Ellen diesen Humor zu transportieren, was meiner Meinung nach misslingt. Was ebenfalls daran negativ ist, dass Ellen diesmal der Oberhauptcharakter ist, ist, dass die anderen Charakter, also Phil, Stu und Doug, ja, weniger Freiraum haben. Vor allem schade ist, dass für Stu, der ja aus den ersten beiden Filmen für seine Ausbrüche, für seine Nervenzusammenbrüche bekannt ist, was auch immer so eigentlich ganz lustig war, der findet diesen Film fast gar nicht statt, lässt sich sogar von Ellen einfach mal bepöbeln. Phil funktioniert noch ganz gut, weil er der Charakter mit den wenigsten Ecken und Kanten ist und immer so der besondere Typ und dann halt, ja, es ist halt Phil. Doug wird halt wieder gefangen genommen und man sieht da nicht allzu viel von ihm im Film. Heißt, es sind eigentlich wieder genau die gleichen Charaktere wie in den ersten beiden Teilen. Phil, Stu und Ellen, die halt das Abenteuer bestehen müssen, was auch wieder ganz nett gemacht ist. Allerdings nicht als großer Suff-Absturz, was ja auch schon in der Handlung zu sehen sein hätte müssen, dass es halt eine Action-Komödie ist. Heißt, es geht um Einbrüche, es ist eher ein bisschen als Thriller aufgezogen, es werden Leute erschossen, um das schon mal so ein bisschen zu verraten. Es ist halt von der Konzeption, von der Struktur sehr viel anders als die ersten beiden Teile, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber man kann es halt nicht ändern, dass es diesmal anders aufgezogen wurde, der Film. Man kann es nicht ändern, aber man muss halt auch sagen, dass es nicht allzu gut geworden ist. Es ist höchstens eine Durchschnitts-Action-Komödie, die man schon mehrfach hatte und die höchstens so eine besondere Rolle oder ihren USP durch eben Ellen und die anderen Freunde bekommt. Was aber nur begrenzt für mich funktioniert hat. Soll heißen, die Handlung ist nicht schlecht, aber sie war nichts mehr Besonderes. Also ich habe nicht den Grund gesehen, warum ich jetzt diesen Film eine hohe Wertung geben sollte oder warum er für mich ein Highlight des Jahres ist, auch wenn er ja, wenn ich mich recht erinnere, sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen oder Ticketverkäufe in Deutschland hatte. Ich glaube, wesentlich erfolgreicher im Vergleich mit Amerika war. Aber er war leider kein besonderer Film, Hangover 3, was ich sehr, sehr schade fand. Naja, was gibt's noch zur Handlung, habe ich was gesagt. Zu den Darstellern gibt's nicht mehr viel zu sagen, außer dass John Goodman verschenkt ist, der bekannt ist durch großartige Filme wie The Big Lebowski, der hier leider nicht zeigen kann, was er drauf hat, zumal er sowieso eine kleine Rolle hat. Weiterhin ist zu sehen Melissa McCarthy als eine Drugstore, würde ich meinen, oder so ein Pfandhaus-Verkäuferin oder Thekendame. Die mich auch eher stört. Sie hat so eine kleinere Rolle als quasi Love Interest von Ellen. Ich mag Melissa McCarthy nicht. Ich habe, glaube ich, obwohl ich noch keinen Film mit ihr gesehen habe und das eigentlich meinen eigenen Grundsätzen widerspricht, weil ich ja auch Tom Cruise Filme angucke, obwohl ich die ganze Scientology-Sache scheiße finde. Und ich sage, gut, Tom Cruise ist ein guter Schauspieler, er macht gute Filme, größtenteils, will ich meinen. Deswegen lassen wir das mit Scientology im Hitten hinterstehen. Aber leider ist es bei mir dann bei Melissa McCarthy so, dass sie in allen Trailern zu Filmen, ich habe keinen Film mit Melissa McCarthy außer jetzt Hangover 3 gesehen, ist sie so unfassbar unsympathisch und völlig over the top, dass es mir halt nur auf den Senkel ging. Und in Hangover 3 haben wir jetzt zwei Charaktere quasi, weil sie ein weiblicher Alan ist, die gleich funktionieren und das ist alles so anstrengend und es ärgert mich einfach, dass man versucht halt auf so simple und plumpe Weise irgendwie was Neues in den Film reinzubringen, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil Melissa McCarthy auch hier überflüssig ist und nervt. Und ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt noch weiter über Melissa McCarthy auslassen, was unrecht wäre, wenn ich habe keine weiteren Filme mit ihr gesehen. Deswegen genug zu den Charakteren und zur Handlung. Ich war von Hangover 3 enttäuscht, aber nicht so groß enttäuscht, weil die negativen Kritiken der US-Journalisten oder der US-Kritiker zum Glück so negativ waren, dass ich meine Erwartungshaltung so richtig schon runterschrauben konnte. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich Hangover 3, wenn ich mit der Erwartungshaltung, hey, ich kriege jetzt einen Film wie Hangover 1 und 2, da reingegangen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich unterirdische Punktzahl gegeben, aber so hat er halt nur eine Punktzahl von 5 von 10, weil die streckenweise gut unterhalten wurde. Hätte ich den Trailer nicht gesehen, in dem sehr viele Jokes schon verpulvert werden, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar noch besser gefunden. Aber es ist nun mal so, dass im Trailer so viel verraten wurde, deswegen kann ich nur empfehlen, guckt euch ihn nicht an, wenn ihr ihn noch nicht angesehen habt, denn dann wird euch der Film wesentlich besser gefallen, so vermiest ihr euch einige Witze immens. Gut, Hangover 3, 5 von 10, ein solider Film, eine ganz, ganz geht so Komödie, kann man machen, kann man meinetwegen auch für ins Kino gehen. Ich könnte jetzt noch was zur letzten Szene sagen, allerdings will ich da auch nichts verraten. Viele fanden die ja so toll, ihr könnt es dann halt erst beurteilen, wenn ihr den Film gesehen habt. Ich fand es etwas schade, dass die Produzenten dann irgendwie doch eingesehen haben, dass unser altes Schema besser ist und das packen wir jetzt einfach noch in den dritten Film mit rein, damit die ganzen Fans zufrieden sind und uns keiner vorwerfen kann, dass wir es nicht versucht hätten, irgendwie das Niveau zu halten. Naja, genug abgehatet über Hangover 3. Damit wären eigentlich alle Kinofilme des Mai beendet. Gut, kommen wir also zu DVDs und Blu-Rays. Und es wird jetzt wie folgt aussehen, dass ich einfach nur ganz schnell alle möglichen Titel, die so rausgekommen sind im Mai, wobei zu beachten ist, dass einige halt bei Amazon zum Beispiel in den Handel gekommen sind, erst im Mai. Videotheken allerdings so ein nicht Verkaufsrecht, aber Verleihrecht haben, dass einige Filme früher da sind. Deswegen ist es jetzt mehr so ein Mix zwischen beidem. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Als erstes habe ich auf der Liste stehen Jack Reacher, ein Film, von dem ich nicht enttäuscht war, weil ich keine Erwartungshaltung hatte, aber der mich einfach nicht fesseln konnte. Ist aufgezogen als, da habe ich einen schönen Vergleich im Petto. Der ganze Film ist wie eine Tatort-Folge fast. Tatort mit Tom Cruise und ist demnach auch eigentlich wirklich so trocken und langweilig wie ein handelsüblicher Tatort. Jack Reacher mit Tom Cruise. Tom Cruise macht keine besonders gute Rolle, zeigt keine außergewöhnliche Leistung, sondern spielt das Ganze so runter. Ich fand die Handlung sehr durchwachsen. Ich kann mich schon fast gar nicht mehr erinnern, was überhaupt die Aufgabe von Tom Cruise war. Irgendwelche Leute verfolgen und Roman Herzog oder wer, irgendein Regisseur, ein deutscher Regisseur, hat dann da irgendwie die Hauptrolle als Bösewicht in Anführungsstrichen gespielt, obwohl der gar nicht so fies rüberkam, nur in einer Szene mal so ein bisschen zum Oberbösewicht dargestellt. Wie gesagt, Jack Reacher, irgendwie kein allzu guter Film. Habe allerdings auch Stimmen gehört, die den wohl ganz stulle fanden. Machen wir weiter mit Beasts of the Southern Wild. Ein Film, den ich eigentlich schon beim Oscar-Special von den einzelnen Filmkritiken auf meinem Blog behandelt hatte und zu dem ich jetzt auch gar nicht groß was sagen will, außer dass es eben ein eher künstlerisch angehauchter Film ist, der eben auch bei solchen Filmfestivals, ich glaube, hat irgendwo Preis der Jury bekommen, ich weiß nicht, ob in Cannes oder Sundance, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurde er halt von Kritikern dieser speziellen Filme eben sehr hoch gelobt, wobei ich halt sagen muss, das ist kein Film, bei dem man sich jetzt mal irgendwie mit Freunden samstagabends hinsetzt und den sich anguckt. Vor allen Dingen hat, glaube ich, kein Mensch Bock oder sagt, boah, ich will jetzt unbedingt Beasts of the Southern Wild gucken. Das ist jetzt der große Film. Allerdings kann man auch wiederum sagen, dass es eine kleine Perle ist. Perle dahingehend, als dass es, wie gesagt, kein guter Film ist, sondern dass er überraschend gute Darsteller hat, die, glaube ich, allesamt Laien waren und hier insgesamt eine gute Figur machen. Die Handlung wiederum ist sehr arzi-fazi, sehr auf Natur verbunden. Also es wird sehr viel Naturverbundenheit und wie mit der Natur umzugehen ist, bla bla bla, das ganze Ökokram kennt man ja. Man kann natürlich noch viel mehr in diesen Film reininterpretieren, wenn man Lust hat. Zur Handlung kann ich gar nicht groß, was glaube ich, was kann man dazu sagen, geht um eine Familie oder Vater und Tochter, die in so einem, oh, wie so einem Slum, nicht unbedingt Slum, aber einer Kolonie, die sehr abgeschottet ist von der normalen Welt, in Anführungsstrichen, leben. Und dann kommt halt ein Sturm, ich weiß gar nicht mehr, ob es Katrina oder welcher US-amerikanische Sturm es war. Und es wird irgendwie alles zerstört und alles geht in die Brüche und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf, ist nicht als Abenteuer aufgezogen, sondern eher so als Drama. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich fand ihn nicht sonderlich gut. Also bei den Oscars konnte ich schon verstehen, warum er nicht so viele Preise abgesahnt hat. Wobei eigentlich wäre es Verständnis, also zu verstehen gewesen, wenn er viele Preise geholt hätte, weil er eigentlich so ein nicht prädestiniert ist für die Oscars, aber schon so einer, wo sich ein Jurymitglied sagt, ja, Beast of the Southern Wild, das ist jetzt der super Kunstfilm, den bewerte ich jetzt total gut. Und dieses kleine Mädchen, das sogar als Hauptdarstellerin nominiert war für einen Oscar, war, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das so sinnig ist, weil ja gut, sie hat gut gespielt als Laiendarstellerin, aber war meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise so gut wie halt eine Emanuelle Riva, die natürlich mit ihren wie viel 80, 90 Jahren eine viel größere Erfahrung hat. Gut, soviel zu Beast of the Southern Wild, auch so ein englischer Titel, der für deutsche Zungen nicht ganz so geeignet ist. Geht es weiter mit Killing Them Softly. Auch so ein Film, bei dem man sich im Vorfeld nicht so klar sein konnte, was erwartet mich da jetzt? Es geht um einen, ich weiß gar nicht, ob er Kopfgeldjäger oder sowas ist, oder ist er Polizist. Jedenfalls eine Person gespielt von Brad Pitt, der Betrüger ausfindig macht. Zumindest tut er das in dem Film, da am Anfang quasi ein, nicht Komplott, aber ein Plan geschmiedet wird von zwei Verbrechern, da ein Casino, nicht ein Casino-Spiel, ein Pokerspiel, wo sich da mehrere Gangster treffen und Poker spielen und da dann halt das komplette Geld abzuräumen, weil da war dies und jenes und das wäre voll klug, wenn wir das machen. Ja. Und dann, die Handlung ist sehr schwer in Worte zu fassen. Ich will mich jetzt auch nicht lange mit der Handlung aufhalten, sondern einfach nur sagen, dass Killing Them Softly ein Thriller ist, der allerdings wirklich sehr trocken und langweilig ausfällt und meiner Meinung nach in keinster Weise irgendwie besonders ist. Und auch Brad Pitt ist hier eigentlich irgendwie verschenkt. Er ist ja super coole, aber es gibt heute so viele Filme, wo Darsteller XY den super coolen macht und das ist heutzutage einfach irgendwie nichts Besonderes mehr oder was mich jetzt sonderlich vom Hocker gehauen hat. Also Killing Them Softly ebenfalls keine Empfehlung, wie die beiden Filme zuvor. Weiter geht es mit Red Dawn, ein Remake von einem Film wahrscheinlich aus den 80ern. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe den auch nicht gesehen, den älteren Film. Müsste heißen Die Rote Flut im Deutschen. Und dazu gab es jetzt eben ein Remake. Den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, deswegen kann ich mich da handlungstechnisch noch sehr viel mehr erinnern. Und zwar geht es darum, dass die Nordkoreaner, müssten es dann sein, in die USA einmarschieren, weil sie haben das komplette Stromnetzwerk und den Funkkontakt alles lahmgelegt, weswegen sie total lockerflockig nach, ich weiß gar nicht, irgendwo an der Ostküste gehen sie dann rein. Oh, was, USA, was, Philadelphia oder so? Keine Ahnung mehr. Jedenfalls ist dann komplett das Militär und die Polizei aufgeschmissen und dann bleiben nur noch ein Kriegsveteran, aber ein junger Soldat, der gerade aus dem Irak oder Afghanistan oder sonst was zurückgekehrt ist, zusammen mit seinem Bruder und ein paar Freunden, die natürlich gegen die riesen Nordkoreaner Armee bestehen müssen und sich da zur Wehr setzen. Ist sehr, sehr trashig aufgezogen, das Ganze. Also ernst nehmen sollte man diesen Film eigentlich von Anfang an nicht. Auch die Darstellerleistungen sind allenfalls mittelmäßig, wobei das auch übertrieben ist. Unter anderem sind im Film enthalten als Darsteller Josh Hutcherson, oder wie er heißt, der bei Die Tribute von Panem dabei gewesen sein. Wie heißt denn der Tordarsteller? Chris Hemsworth. Dankeschön. Neben Chris Hemsworth, der hier quasi die Hauptrolle spielt, ist auch noch zu sehen Josh Peck, den man vielleicht aus der Serie Drake and Josh kennt von Nickelodeon, zumindest kannte ich ihn daher. Ist jetzt einige Jahre her, deswegen hat sich auch um einiges verändert. Und weiterhin natürlich Josh Hutcherson, habe ich es eben gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, der allerdings hier auch nicht so wirklich auffällt. Also es gibt eigentlich keine Schauspieler, die hier groß in den Vordergrund treten und eine besondere Figur machen. Also Red Dawn, ich sehe gerade, ich habe eine Wertung von 4,5 von 10 gegeben, was auch sehr hinkommt, denn man kann ihn zwar natürlich sehen als trashigen Actionfilm, allerdings überdeckt das Ganze nicht, wie unfassbar von Logiklöchern der durchsiebt ist, wie uneinfallsreich er gestaltet ist und wie eben nur mittelmäßig die schauspielerischen Leistungen sind. Deswegen ist es halt kein Film, den ich jetzt auch unbedingt empfehlen würde, höchstens wenn man mit Freunden zusammensitzt und unter Alkoholeinfluss am besten noch ist. Also kein ernstzunehmender Film und auch keine wirkliche Empfehlung von mir. Gut, soviel zu Red Dawn. Weiter geht's mit Gangster Squad, ein Film, den ich auch schon wieder vor ein paar mehreren Monaten gesehen habe und der mich damals relativ enttäuscht hat, weil ich mir was Besseres darunter vorgestellt hatte, unter anderem eine bessere Handlung. Und dass die ganzen Darsteller, die im Film stecken, nur mal ein paar Namen zu nennen. Josh Brolin ist dabei, Ryan Gosling, Nick Nolte, wie heißt die eine Frau? Gott, oh Gott. Gangster Squad. Emma Stone, dankeschön. Ja, die enttäuschen auch hier alle so relativ. Und darüber hinaus war das Einzige, was dann im Film überzeugen konnte, das gute Design. Die ganzen Kostüme und Kulissen, die waren relativ überzeugend. Aber wie gesagt, um das nochmal zu sagen, oder um es nochmal zu nennen, war die Handlung wirklich durchwachsen. Ich kann mich jetzt auch schon wieder sehr schlecht dran erinnern, jetzt auf Knopfdruck, was passiert ist. Josh Brolin ist ein, wie nennt man sowas, Commissioner, der um sich herum ein paar Freunde von der Polizeiwache schart oder irgendwelche Leute, die in Kontakt mit der Polizei treten, um dem Schwerverbrecher Nicky Cohn das Handwerk zu legen, der zur Zeit der Prohibition müsste sein, irgendwann in den 20ern in den USA, irgendwie die ganze Zeit als einziger den ganzen Alkohol am Checken ist und die große Knete macht, aber halt auch eine große Fresse hat und Josh Brolin und seine Leute wollen ihm halt entgegentreten. Klingt eigentlich wie eine geile Handlung, ist nur halt ultra langweilig und viel zu dialoglastig und strukturell sehr unausgegoren. Heißt, es wird teilweise von Szene zu Szene gesprungen, wodurch man so ein bisschen die Handlung oder den roten Faden aus den Augen verliert. Also Gangster Squad ebenfalls so eine Enttäuschung der letzten Monate. Weiter geht es mit einem ganz besonderen Film, und zwar ist das noch vor Starting Into Darkness, dem ich ja 9 von 10 gegeben habe, der Film Django Unchained, der sich direkt in meine Lieblingsfilme eigentlich eingereiht hat, was zum Großteil daran liegt, dass ich ein Tarantino-Fanboy bin, das gebe ich ja ganz offen zu, und da war ich halt von Django Unchained nicht überrascht, aber er hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt, weil es ein sehr guter Western, oder es ist ja noch nicht mal wirklich ein Western, es ist so ein Misch aus Spaghetti-Western und Tarantino-Elementen, was so einen ganz eigene Art von Film gibt. Auch zu dem Film will ich gar nicht mehr so viel sagen, gilt auch für Gangster Squad, gibt beides Texte auf meinem Blog, lukasfricke.de oder bei Google einfach Lukas Fricke eingeben. Da findet man genug dazu, ich kann nur sagen Django Unchained mit Jamie Foxx und Christoph Waltz, der dafür auch einen Oscar gesehen hat, und Leonardo DiCaprio, der ohnehin einen verdient hätte für seine großartige Rolle in diesem Film, spielen alle bei Django Unchained mit. Jetzt habe ich eben ein bisschen den Zusammenhang verloren. Spielt alle mit, machen eine große Figur, handlungstechnisch finde ich es, von den kleinen Plottlöchern zum Ende des Films hin wirklich sehr gut geschrieben. Die Dialoge, wie immer, Tarantino, wie man es von Tarantino gewohnt ist, sehr knackig und machen einfach Spaß. Und das selbst bei einer Länge von 2,5 Stunden konnte ich ihn mir jetzt, zum wievielten Mal habe ich ihn mir jetzt angeguckt? Im Kino alleine 2-mal und dann heimkinomäßig auch noch mindestens 1-mal. Also ein Film, der mich voll vom Hocker gehauen hat und bis jetzt auch der beste Film dieses Jahres. Gut, nächster Film nennt sich Lincoln, ebenfalls ein Film, der bei den Oscars nominiert war. Da allerdings, glaube, könnte er überhaupt einen Oscar abräumen? Natürlich, für Daniel Day-Lewis, Hauptdarsteller, der hier Abraham Lincoln spielt, den, keine Ahnung, wie vierten US-Präsidenten, was sehr viel sagt über meine Geschichte der USA, von der ich gar keine Ahnung habe. Beziehungsweise es geht im Film weniger um Abraham Lincoln, sondern mehr um das Gesetz zur Sklavenbefreiung war es oder zur, ja, ich glaube Sklavenbefreiung und den Reibungen zwischen den Ost- und Weststaaten, das fehlt noch, zwischen den Nord- und Südstaatlern und Abraham Lincoln, wie er halt sein Gesetz durchboxen will. Handlungstechnisch, ich muss auch noch sagen, dass ich den Film nicht zu Ende geguckt habe, sondern irgendwann in der Mitte abgebrochen habe, weil ich ihn halt wirklich zu langweilig fand, weil er im Vergleich zu den ganzen anderen Oscar-Nominierten, also auch für den besten Film nominierten Filme, war er halt der dokumentarmäßigste, nicht dokumentarfilmmäßigste, aber der, wie soll man sagen, Schulfilm. Es war wie Schulfernsehen. Also es gibt sehr viele Dialoge, man muss eigentlich die ganze Zeit gespannt zuhören, um dran zu bleiben. Und man muss halt auch zugeben, dass es halt zumindest von Daniel Day-Lewis super gespielt ist. Hat den Oscar auch absolut verdient gewonnen. Aber es ist halt im Allgemeinen kein Film, den ich jetzt ebenfalls, wie zum Beispiel Killing Them Softly oder Beasts of the Southern Wild, jetzt für jedermann empfehlen würde, sondern eher so, wer gerne Dramen sieht oder Historienfilme, für den könnte Lincoln dann schon eher was sein. So, als nächstes habe ich auf der Liste Oh Boy, ein deutscher Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber den ich hier gerne erwähnen wollte, der bei den deutschen Filmpreisen, ja, heißt einfach Deutscher Filmpreis, für den Hauptdarsteller gewonnen hat. Und ich glaube auch, den Film selber hat einige Preise abgeräumt und ich habe viel Gutes über den Film gehört, will ihn mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder Wochen noch ansehen, was irgendwie Pflichtprogramm für mich ist und wollte ihn nur am Rand kurz bemerkt haben. Okay, nächster Film ist The Last Stand. Aus dem letzten Jahr ist er, glaube ich, schon. Irgendwann letztes Jahr im Dezember müsste er gelaufen sein. Mit zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und wie heißt der eine von Jackass? Das ist jetzt voll peinlich, dass ich noch nicht mal mehr diesen Namen weiß. Gebe ich doch mal eben ein. Okay, das dauert einen Moment. Geht darum, dass Arnold Schwarzenegger ein Sheriff in einer kurz vor Mexiko liegenden Stadt ist und dann kommen die bösen Verbrecher, wo sie gerade ihren Chef irgendwo aus dem Knast befreit haben und wollen mit ihrem Diebesgut nach Mexiko auswandern. Kurzer Einschub, Johnny Knoxville war der Darsteller, der hier eine kleine Nebenrolle einnimmt als Waffennarr. Ja, und die versuchen dann nach Mexiko irgendwie durchzubrechen und müssen dadurch aber erstmal durch Arnold Schwarzeneggers Stadt, was sich als schwierig gestaltet, denn die dort ansässigen Anwohner und die Polizei und natürlich der Sheriff Arnold setzt sich natürlich zur Wehr. The Last Stand ist ebenfalls ein Film, den ich nicht zu Ende geguckt habe, weil er mich an einem bestimmten Zeitpunkt einfach irgendwie angerüttelt hat. Mag unter anderem daran liegen, dass der Regisseur ein Koreaner? Auf jeden Fall hat er The Good, The Bad and The Weird, glaube ich, müsste es gewesen sein, unter anderem gemacht. Ich weiß nicht, ob er Koreaner ist oder Japaner oder was es da noch so für schöne Länder gibt, wo er herkommt. Und deswegen ist es von der Machart irgendwie sehr unterschiedlich zu Filmen, die ich sonst so vom Mainstream sehe. Ja, auch die Action war jetzt nicht sonderlich hervorzuheben und auch die Handlung war, naja, also eben nicht fesselnd. Lawrence Fishburne in der Nebenrolle spielt auch in letzter Zeit nur noch im Film mit, wo er halt Lawrence Fishburne spielt. Also The Last Stand ebenfalls kein Film, den ich empfehlen würde. Mir fällt gerade so auf, dass es irgendwie keine wirklich guten Empfehlungen im Mai an DVDs und Blu-Rays gibt. Außer es kommt noch ein Film. Es kommen überhaupt noch zwei Filme und davon ist einer, den ich noch empfehlen kann und der heißt Silver Linings. Bei dem es mich gefreut hat, dass er ein paar Oscars abgeräumt hat. Auf jeden Fall für Jennifer Lawrence, weiß ich noch. Kann man sich auch drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist, weil ich finde, dass sie doch ein bisschen im Film overacted hat. Aber das nur so am Rande. Silver Linings ist eine schöne Rom-Com, kann man es ja schon nennen, die sich so um ja, die Thematik der psychischen Störungen quasi behandelt. Und zwar geht es um Bradley Cooper, so heißt zwar der Darsteller, aber ich nenne es jetzt einfach mal, weil mir jetzt wieder der Name nicht, Pat Jr. müsste es gewesen sein, wurde von seiner Frau betrogen mit einem anderen Lehrer, weil die Frau ist auch Lehrer, Er hat daraufhin den anderen Lehrer zu Klump gehauen, während er mit der Frau unter der Dusche stand, und ist dann erstmal in eine Psychoklinik gelandet, wo er erstmal ein Jahr oder sowas erstmal wieder runterkommen musste und erstmal wieder ins soziale Gefüge eingeführt werden musste. Jetzt kommt er allerdings zurück zu seiner Familie, wo unter anderem Robert Downey Jr., das fehlt noch, Robert De Niro, den Vater Pat Senior dann eben spielt, der ein sehr großer Football-Nah ist und der gerne seinen Sohn immer an seiner Seite hätte als Glücksbringer. Auf der anderen Seite haben wir allerdings Jennifer Lawrence, die ebenfalls eine, ja, manisch-depressive müsste es sein, eine manisch-depressive Frau, die nach dem Tod ihres Mannes eben auch so einen psychischen Knacks erleidet hat und die daraufhin irgendwie mit der ganzen Belegschaft ihres Büros irgendwie geschlafen hat oder was weiß ich. Jedenfalls erpresst sie mehr oder weniger Pat Junior damit, dass sie der Ex-Frau von Pat Junior einen Brief zuschieben soll. Dafür muss Pat Junior aber mit ihr an einem Tanzwettbewerb teilnehmen. So, jetzt habe ich es auf die Reihe gebracht. Und deswegen steckt der gute Pat Junior ab einem bestimmten Punkt in einem Zwiespalt, zu wem er jetzt halten soll. Und da entspinnen sich dann eben die Handlungen, die meiner Meinung nach sehr schön erzählt ist, mit dem ganzen Thematik der psychischen, nicht Behinderung, aber der psychischen Störung, sehr wohltuend umgeht und das Ganze in eine gute Handlung einarbeitet. Und auch schauspielerisch ist der Film recht sehenswert, auch wenn ich finde, dass wirklich nur Jennifer Lawrence eben keine herausragende Rolle, aber eine sehr gute Rolle spielt. Bradley Cooper mehr oder weniger das Ganze so Bradley Cooper-mäßig runterspielt. Robert De Niro auch nicht so wirklich großartig besonders spielt, sondern eben Robert Downey Jr. Warum sage ich immer Robert Downey Jr.? Robert De Niro. Robert De Niro spielt im Allgemeinen sowieso in den letzten Jahren nur noch irgendwie den Familienvater, siehe meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich oder sowas, wie die Titel jetzt heißen. Er spielt irgendwie gerne den älteren Familienvater. Nun gut, Silver Linings, ein sehr zu empfehlender Film. Ich müsste ihm 8 von 10 oder sowas gegeben haben, der sehr viel Spaß macht, mit dem man mal so, wenn man mal so einen gute Laune-Film sehen möchte, dann kann man sich Silver Linings auf jeden Fall angucken. Ein sehr zu empfehlender Film. Gut, die letzte DVD-Blu-ray ist Flight mit Denzel Washington. Denzel Washington spielt hier einen Piloten, der gerade so wieder einen Flug zu bewältigen hat. Allerdings kommt er dabei in Turbulenzen, weswegen alles kopfüber steht und im wahrsten Sinne des Wortes kopfüber steht, denn die ganzen Geräte fallen aus und Denzel Washington rettet das Flugzeug spektakulär, indem er das ganze Flugzeug einmal um 180 Grad dreht, also in der Horizontalen, was sehr spektakulär im Film dargestellt ist und damit eigentlich auch das Sehenswerteste schon im Film. Und er wird danach als großer Medien als großer Held aufgeführt. Allerdings stellt sich sehr schnell heraus, dass er wohl auch bei diesem Flug und bei vorherigen Flügen nicht unter Drogen, aber massiv unter Alkohol stand. Und daraufhin wird dem Zuschauer die ganze Geschichte von dem Piloten Denzel Washington ausgebreitet, wo man halt sieht, dass er sehr viele private Probleme hat und als Alkoholiker sein Dasein fristet. Und dann wird's eigentlich der ganze Film zu einem Gerichtsdrama, denn es dreht sich dann nur noch darum, wie das Ganze aufgelöst werden soll und ob der gute Denzel Washington am Ende in den Knast muss oder nicht für seinen Alkoholkonsum. Ja, Flight ist ein Drama, das handlungstechnisch solide ist, das will ich mal sagen. Schauspielerisch auch nicht allzu besonders. Denzel Washington, spielt's nicht glaubwürdig, meiner Meinung nach. Es gibt halt auch so ein paar anrührende Szenen, wo er total fertig ist und im Hotel irgendwie in Tränen ausbricht, bla bla bla. Das nehme ich ihm teilweise einfach nicht ab. Dafür ist schon in Ordnung, dass keine großen Preise keine großen Auszeichnungen bei den Oscars dafür gab. Ich glaube, gar keinen Preis, wenn ich mich recht erinnere. Was auch nicht so schlimm ist, aber dennoch ist Flight ein ansehbares Drama, das man sich ruhig mal antun kann. Zumindest ansehbarer als, was haben wir denn hier noch so vorhin gehabt? Also ich würde lieber Flight als Beast of the Southern Wild, wobei solche Vergleiche auch irgendwie ein bisschen unfair sind, weil die Filme recht verschieden sind. Gut, das müssten alle DVDs und Blu-Rays dieses Monats, also des Monats Mai, gewesen sein, sind sehr viel Enttäuschung bzw. schlechte Filme dabei als wirklich gute Perlen. Die werden ja sowieso erst in den nächsten Monaten kommen, beziehungsweise es war jetzt ja im Kino relativ viel Gutes, zumindest Star Trek Into Darkness. Eigentlich nur Star Trek Into Darkness, aber ich glaube, Anfang dieses Jahres sind ein paar gute Filme gekommen. Und da werden auch noch ein paar mehr gute kommen, zum Beispiel im nächsten Monat. Und beenden wir diese DVD- und Blu-ray-Sektion und kommen wir zu einer kleinen Vorschau auf den Juni, wobei ich jetzt hier nur Kinofilme genannt habe. Von denen ist zumindest einer auch schon draußen und der heißt After Earth. Hat jetzt erstmal richtig schlechte Kritiken angesagt, mit produziert von Will Smith oder ich weiß gar nicht, produziert. Zumindest Regie, Shyamalan, was schon viel über diesen Film aussagen mag. Wer Shyamalan kennt, der weiß, dass er bei US-Kritikern sehr schlechte Wertungen ansagt und auch in Deutschland, glaube ich, einen richtig schlechten Start hatte, genauso wie in den USA. Zumindest ist Will Smith von den Ticketverkäufen sehr enttäuscht gewesen. Also After Earth würde ich jetzt keine großen Erwartungen für diesen Film schüren. Ja, das wird jetzt auch schon reichen. Der nächste Film ist Place Beyond the Pines. Der dürfte dann in der nächsten Woche, also ich nehme das heute am 7.6. auf, dürfte dann am 14. oder sowas, noch nicht mal am 14., einen Tag vorher eher, am 13. Juni anlaufen, unter anderem mit Bradley Cooper, Ryan Gosling. Verspreche ich mir einiges von, sieht auch vom Trailer her sehr gut aus. Also Place Beyond the Pines ist vielleicht so ein kleines wenn man den nicht so auf dem Zettel hat, könnte der einen vielleicht überraschen. Also ich weiß es nicht, ich habe den ja selber noch nicht gesehen. Lassen wir uns überraschen. Dann haben wir hier noch Man of Steel, die neue Superman-Verfilmung von Zack Snyder als Regisseur, und als Produzent haben wir hier Christopher Nolan, der ja bekannt geworden ist durch die Dark Knight-Filme. Sieht im Trailer schon sehr bombastisch aus, wie man es halt von beiden Regisseuren so ein bisschen gewohnt ist. Und schürt auch die sehr hohe Wartung, weil er es halt wirklich aufs Monumentale anlegt und man kann schon absehen, dass es wohl ein sehr actionreicher Film, was bei Superman jetzt nicht überraschend ist, aber das ist halt ein sehr bombastischer, um es zum dritten Mal zu sagen, ein sehr bombastischer Film sein könnte. Ich verspreche mir nicht allzu viel, aber lassen wir uns mal überraschen, was bei Man of Steel so rauskommt. Der nächste Film ist Die Monster Uni, das Prequel zum Film Die Monster AG aus dem Jahr 2002 oder 2000. Der ist, glaube ich, schon wirklich ein bisschen älter. Ein Prequel zu diesem Film. Zur Handlung brauche ich hoffentlich nicht allzu viel sagen, will ich jetzt hier auch bei der Vorschau gar nicht. Ein Animationsfilm, ich war von Animationsfilmen jetzt in den letzten Jahren nicht so, sie ziehen mich nicht wirklich an. Sie waren keine Enttäuschung, aber die meisten ignoriere ich teilweise einfach nur noch, weil ich sie einfach unwichtig finde. Wie zum Beispiel im letzten Jahr Merida, oder der halt für dieses Jahr sogar den Oscar gewonnen hat, wo ich mich frage, was da die Academy reitet, weil ich Merida einfach nur noch nicht mal durchschnittlichen Film fand, sondern eher schon fast einen unterdurchschnittlichen, üblichen Pixar, wenn es über Pixar war, oder Disney. Wahrscheinlich ist Pixar ja sogar ein Teil von Disney, wenn ich mir jetzt nicht völlig irre. Jedenfalls ein, so durchschnittlicher Film, um es mal nochmal ein bisschen freundlich auszudrücken. Und der letzte Film im Juni ist World War Z oder Z oder wie auch immer man das jetzt Z jetzt im Englischen aussprechen mag, mit Brad Pitt und diversen anderen Darstellern, die, glaube ich, relativ unwichtig sind. Bei World War Z gab es im Vorfeld jetzt auch schon, der läuft erst am 27. Juni, glaube ich, an, oder 28. Juni, einige Turbulenzen im Vorfeld, dass man irgendwie das komplette Ende des Films 40 Minuten lang, also die 40 Minuten nochmal komplett neu drehen musste, weil man irgendwie ohne Drehbuch angefangen hat und man dann die Produzenten am Ende festgestellt haben, boah, der Film ist ja voll scheiße. Und deswegen das Ganze ja nochmal neu gedreht hat. Ich glaube, es war sogar schon Premiere, wenn ich mich recht erinnere. Und Brad Pitt ist genau wie Will Smith bei After Earth total von seinem Projekt überzeugt. Allerdings glaube ich, dass es bei World War Z oder Z sehr schwierig werden könnte. Also ich verspreche mir nicht allzu viel davon. Gut, habe ich noch was? Nö. Unter anderem, um noch kurz was zur DVD und Blu-ray zu sagen, kommt im Juni raus Les Miserables, genau. Aber das soll eigentlich eher Thema beim nächsten Podcast, wenn der denn kommen sollte, sein. Ein Film, der mir sehr gefallen hat, aber dazu will ich jetzt gar nicht groß was sagen. Gut, haben wir das also auch durchgearbeitet. Das waren die Filme des Monats Mai, sowohl für Kino als auch für DVD und Blu-ray. Ich hoffe, dass ich dieses Video ganz schnell irgendwie fertig klöpple und dass es mir sogar das Endprodukt ganz gut gefällt, weil es in der Vergangenheit oft so war, dass ich irgendwas aufgenommen mit Video oder Audio gemacht habe und dann irgendwie festgestellt habe, dass mir das Ganze überhaupt null gefällt und ich die Projekte irgendwie abgeblasen habe oder nichts hochgeladen. Ich habe zum Beispiel noch beim auf YouTube ein Video zu Kick-Ass zum Beispiel rumliegen, das ich aber nie veröffentlicht habe, weil ich noch nicht die Motivation gefunden habe, das reinzutun, weil ich weil ich unzufrieden mit dem Produkt bin. Nun gut, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen, sollte er denn überhaupt veröffentlicht werden. Und ich versuche mein Bestes, das Ganze möglichst fortzusetzen, dass erstmal im Monatstakt Videos, beziehungsweise es sind ja keine Videos, sondern Audiodateien rauskommen. Vielleicht dann auch mal zweiwöchig mit anderen Themen als den Monatsrückblicken. Nun gut, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Sehen diverser Filme. Vielleicht auch habt ihr auch den einen oder anderen Denkanstoß bei diesem Podcast gefunden. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen bzw. hören uns dann vielleicht demnächst. Tschüss!